Aufnahme startet. Aufnahme startet. Ich begrüße euch alle zur Vorstandssitzung am 21.06.2018. Beginn ist 20:41 Uhr. Anwesend sind Herr Marsching, Bernd, Ella und meine Wenigkeit. Der Rest ist abwesend. Damit sind wir beschlussfähig. Ich komme direkt zum Punkt Protokoll. Ihr habt das Protokoll von letztem Mal gewiss gelesen. Gibt es irgendwelche Einwände? Nein, sehe ich. Dann ist das Protokoll einstimmig angenommen. Dann komme ich zu den Berichten des Landesvorstands. Herr Marsching? Bundesparteitag muss ich, glaube ich, nichts zu sagen. Aufstellungsversammlung muss ich auch nichts zu sagen. Ansonsten bin ich immer noch dabei, rauszufinden, ob ich es hinbekomme, dass wir demnächst dann doch mal einen Tag der politischen Arbeit machen können. Nochmal der Aufruf an alle, mit denen ich schon geredet habe und alle, die sich das hier hinterher anhören oder Protokoll lesen. Wenn ihr eine Räumlichkeit habt, die einigermaßen passt, dann ja, sprecht mich an, antwortet mal. Die Fühler sind in alle Richtungen ausgestreckt. Ich warte einfach darauf, dass jetzt was zurückkommt und dann können wir dem nächsten TDPA machen. Okay, ich danke dir. Dann kommen wir zu Helder. Ja, hallo. Von mir war auch nicht sehr viel. Also ich war ebenfalls beim BMT bzw. AVIU im 19. Sommer da gewesen, habe dort jede Menge Gespräche geführt, war dort als Wahlhelfer mit eingeteilt und daher konnte nicht allzu viel mehr der Verordnung machen, konnte aber noch trotzdem noch einige Gespräche mit anderen Landesverbänden auch führen, die da auch sehr interessant waren. Dann waren noch zwei Team-PolGF-Sitzungen in den letzten 2 Wochen, an denen ich bei beiden leider nicht teilnehmen konnte, einfach wegen Terminüberschneidungen anderer Art. Ich habe aber in einem von beiden hatte ich noch Sachen mit dazugesetzt. Also ich habe da welche Sachen in den Bericht mit reingeschrieben, um halt auch unsere Sachen mit nach Hause zu geben. Und dann ganz vorne dabei ist natürlich die No-PolG-NRW-Aktion, die halt derzeit noch läuft. Ja, das erstmal von mir. Ich danke dir und willkommen zu Bernd. Ja, vielen Dank. Ich war leider nicht auf dem BPT, aber ich möchte euch alle dafür danken für den BPT, dessen Vibes, dessen gute Stimmung auch im Stream gut rüberkam. Das war, glaube ich, ein ziemlich gelungener BPT. Vielen Dank dafür. Und ich glaube, ihr habt den Piraten damit auch einen guten Dienst erwiesen. So, dann war ich aber nichtsdestotrotz bei der Sprechstunde vergangene Woche, die, glaube ich, irgendein supergeiles Thema hatte, wo viele Leute wieder waren und wo es eine wie immer auch konstruktive Diskussionen politischer Art gab. Ich habe mich die vergangene Zeit ein wenig um die LPT-Orga kümmern müssen. Der LPT, der ja nach wie vor in Kerpen stattfinden soll. Da muss ich morgen aber nochmal Kontakt mit der Stadtverwaltung aufnehmen und dann kann das endgültig, glaube ich, auf die Schiene gelegt werden. Ich wundere mich über Michelle bezüglich TDPA-Orga. Ich hatte in unserem Vorstandschannel bereits einen Raum angeboten und mehrere Termine jetzt nochmal bekommen für die Räumlichkeit. Da sollten wir vielleicht nachher mal drüber reden. Dann hatte ich ja versprochen, mich um die Angelegenheit Pico zu kümmern. Hatte da jetzt mit dem Wolf telefonieren können. Der kommt in 2 Wochen auf die Vorstandssitzung und wird da ein kurzes Referat halten, was die Pico demnächst plant, was wir von der Pico erwarten können und wird selbstverständlich auch für Fragen bereitstehen. Also bitte mal im Kalender anstreichen, Pico Kurzreferat, alle Fragen, alle Sorgen rund um die Pico werden geklärt in 2 Wochen auf der kommenden Vorstandssitzung. Und dann halt noch üblichen Schatzmeisterkram von Dingen, die halt so anfallen und die gemacht werden müssen. Ich kann übrigens für 2 Wochen auch schon wieder ankündigen, es wird eine neue VKV-Budgetaufstellung geben. Jo, und dann haben wir die Sachen halt für den Sommer halt, glaube ich, ganz gut unter Kontrolle. Danke, soweit und zurück zu dir, Basti. Okay, ich bedanke mich und ich hatte eben noch ein Telefonat mit einem 7 Jahre alten Piraten, also er ist seit 7 Jahren in der Piratenpartei, der Interesse an einer AK-Gründung hat. Dann habe ich Mitgliederanfragen beantwortet und war letzte Woche in der LAFO-Sprechstunde. Gibt es irgendwelche Fragen zu den Berichten der Vorstände. Nein, das sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Berichtestatistik. Ich sehe zum Beispiel die Sami. Oh, da war ich blind. Entschuldigung, Sami, bitte. Nee, die ist auch ziemlich spät da reingesprungen. Das konntest du, glaube ich, nicht sehen in der Kürze. Ich habe auch nur eine ganz kurze Frage. Du sagtest, er hat Interesse an einer AK-Gründung. Kannst du sagen, was das für ein AK sein soll? Ja, kann ich sagen. Der Interessent hat gesagt, er hätte Ahnung von Elektromobilität und er würde da beruflich was machen. Und das wäre ja nicht nur ökologisch, das wäre auch ökonomisch und so. Und er war aber gerade verhindert und wir wollten uns jetzt die Tage nochmal genauer da auseinandersetzen, wie wir die Sache angehen. Also es wird dieser Arbeitskreis mit Energie, Umwelt, vielleicht Bau und Verkehr, so ein Mischmasch könnte das werden. Und ich werde das dann dementsprechend auch publizieren, dass sich das noch andere Leute da mitmachen können und dürfen und müssen und sollen. Okay, ich danke dir. Sonst noch Fragen? Okay, ich lese gerade, Ronny ist auch okay. Berichte mache ich, ich melde mich bei dir. Berichte Statistik, Bernd, das fällt in deinen Aufgabenbereich, glaube ich. Soll ich die vorlesen? Willst du irgendwas sagen dazu? Im Normalfall nicht, üblicherweise. Also ich lese sie nicht vor, wenn ich hier die Sitzung leite. Es gibt Kollegen, die das machen, die können jederzeit eingesehen werden, sind da, also alles gut. Okay, noch ein paar Jahre, dann kriege ich das auch gebacken. Ja, achso, ein Nachtrag. Vielen Dank auf diesem Wege natürlich wie immer an Stahlrabe, auf den wie immer Verlass ist. Einer der besten Piraten, die wir haben. Danke soweit und jo, wir sollten mal wieder ein Bierchen trinken gehen. Dem schließe ich mich natürlich an. Dann komme ich jetzt zum Termin und lese vor. Noch bis zum 26.08.2018 diverse Dom-Talk-Termine von Mehr Demokratie, NRW e.V. Wie geht es weiter mit Europa? Am 22.06. bis zum 23.06. dezentraler Aktionstag No-Polizeigesetz NRW. Am 23.06. bis zum 24.06. ist gleichzeitig, ja, überschneidet sich die zweite Programmkonferenz Marina in Kassel. Am 7.07.2018 No-Polizeigesetz NRW-Demo vor dem Landtag NRW in Düsseldorf. 25.08. bis 26.08. dritte Programmkonferenz Marina in Kassel. Und am 24.11. bis zum 25.11. dann die vierte und vorerst letzte Programmkonferenz Marina in Kassel. Gibt es irgendwelche Anmerkungen zu Terminen oder sonstige Termine, die eingetragen werden sollen oder müssen? Dem ist nicht so. Dann komme ich jetzt zum Punkten in Planung. In Planung ist vom 14.09. bis zum 16.09. ein Landesparteitag in Kärnten. Dazu gibt es eine Wiki-Seite und den Verweis von VAKO, dass Anträge für den LPT bereits eingereicht werden können. Wenn es dazu keine Anmerkungen gibt, komme ich zum Workflow seit der letzten Sitzung. Da ist der Dauerbrenner Helder, Helders Punkt mit den Listen. Helder, willst du irgendwas sagen dazu? Da gibt es nichts Neues dazu im Moment. Okay, dann ist schon fertig. Die Stände können da selber eingelesen werden im Protokoll. Wiedervorlage, Vorstand, Beauftragung Daniel Düngel. Es wird verschoben auf unbestimmte Zeit. Und dann komme ich zu Anträge an den Landesvorstand. Da haben wir 287656 Modellierballons. Antragsteller ist ein Michael Weber. Ist nicht anwesend, denke ich mal. Aber Michelle weiß irgendwas dazu. Oh, ich weiß irgendwas dazu. Ja, Michael Weber hat mich angesprochen, er kommt aus dem LV Hessen, hat mich angesprochen, ob wir die übrig gebliebenen Modellierballons an die, also den Hessen zukommen lassen könnten, weil die Hessen haben ja Wahlkampf und so Modellierballons kannst du halt nicht 5 Jahre liegen lassen, um sie dann noch zu benutzen, dann platzen die einfach beim Aufblasen. Problem ist, es gibt keine Modellierballons mehr, zumindest nicht vom Landesverband, weil wir in der letzten Aktion nach der Landtagswahl gab es einen Beschluss des Vorstandes, also des letzten Vorstandes, und alle übrig gebliebenen Materialien bis auf die Plakate wurden an die Kandidaten verschickt, an die Kandidaten aus NRW zur Bundestagswahl. Das heißt, es gibt kein Material mehr und das heißt, das Einzige, was wir denen quasi antworten können, ist, es gibt keine Ballons mehr. Es sei denn, wir hätten irgendwelche Rückläufer, aber ich wüsste nicht, wie wir das organisieren sollten. Da müssten wir nämlich jeden Einzelnen anfragen, ob er seine Ballons benutzt hat oder nicht. Und der Beschluss war eindeutig so eine Fire-and-Forget-Sache nach dem Motto, gebt das Zeug den Kandidaten und die sollen damit machen, was sie wollen. Also, schwierig. Einmal sprechen, Raum. Ja, nochmal. Ich würde also erstmal die Kandidaten, an die das verteilt worden ist, fragen. Ich habe zum Beispiel so viele Luftballons geschickt bekommen, die konnten wir gar nicht alle drehen. Oh. Das heißt, ich habe noch welche. An wen? Einfach an den hessischen Landesvorstand ein Päckchen schicken oder wie? Ich glaube, ja, das könntest du machen. Das würde denen auf jeden Fall helfen. Ich habe allerdings gerade überhaupt gar keine Ahnung, ob es überhaupt noch eine Liste gibt oder so. Oder ob es überhaupt jemals eine Liste gab, an wen was geschickt wurde. Nimm doch einfach die ersten 8 Kandidaten und frag die an. Das kann ich auch machen. Also ich merke an der Stelle an, ich habe auch noch so viele. Und da ich in Hessen arbeite, werde ich mit Michael Weber Kontakt aufnehmen. Ich weiß nicht, also ich habe eine ganze Menge, sind 2 oder 3 dicke Pakete voll. Und werde die dem zukommen lassen. Auf 15.000 komme ich nicht. Aber wir können die Kandidaten anschreiben, aber wir können natürlich jetzt nicht im ganzen Land irgendwie einziehen. Ich denke, das ist organisatorisch schwierig. Also ich könnte noch mal gucken, ob ich von der Wahlkampforga zur Bundestagswahl irgendwie rausfinde, wem was geschickt wurde und dass man die Leute tatsächlich nochmal anschreibt und denen eventuell sagt, wäre nett, wenn ihr ein Päckchen packen könntet und das einmal an den Michael Weber schickt. Wie gesagt, für uns als LAFO, es gibt einfach keine Ballons mehr. Fertig. Bernd? Ja, also man kann es da auch selber auf dem Fuß stehen. Also Sammy hat schon ganz recht. Wir sollten Mail an die ersten 8 oder ersten 10 oder was auch immer, wie viele Leute da auf der Liste waren, ein Mail schicken. Wenn du noch Ballons hast oder Krempel, den du loswerden willst, packen Päckchen an Dr. Weber, schickt ihm das hin und gut ist und ab dafür. Allerdings haben die, kann ich mir gut vorstellen, die haben so intensiven Wahlkampf gemacht, dass sie wahrscheinlich gar nichts mehr übrig haben. Aber dann ist die Sache erledigt. Wir müssen uns im Prinzip hier nur einigen, wer sich kümmert, Mail kurz an die Kollegen schickt oder sich die Namen besorgt und wie gesagt, und dann ab dafür. Wenn ich eben fragen darf, Sammy, gibt es da noch irgendwie eine Gruppe oder sowas, in der ihr damals drin wart? Oder hast du da eventuell noch die Kontakte, weil du ja gerade gesagt hast, du würdest das eventuell auch machen? Könnten wir dir diese E-Mail oder beziehungsweise Nachrichtschickaktion irgendwie übergeben? Das könnt ihr machen. Ja, mache ich. Und ansonsten schickt doch bitte in das Pad, was für heute geöffnet ist, irgendwohin die Adresse von dem Herrn Weber. Die habe ich nämlich nicht. Und das wäre leichter, wenn ich sie mal so auf die Schnelle von euch kriege. Steht im Pad unter dem Antrag. Gut, danke. Okay, dann brauchen wir da ja nichts abzustimmen. Ist das richtig? Das wäre dann richtig. Ich würde allerdings dem Michael entsprechend antworten. Ich hatte ja auch den Kontakt auf dem BPT mit ihm. Das nehme ich dann auf meinen Deckel. Es ging in erster Linie um Luftballons, ist das richtig? Um Modellierballons, ja. Ja, also die langen, aus denen man Schwerter, Papageien, Hunde machen kann. Ganz genau. Okay. Hier kann ich dann eine Papagei basteln? Das ist stark. Okay, dann komme ich zum nächsten Punkt. 287938, Verlängerung des Nachsendeantrags. Antragsteller ist ein gewisser Dennis. Dennis, mögest du sprechen? Ronny, du hast das Wort. Oh Gott, ich habe ja gelernt, ich muss mein Mikro anders halten. Also ich hoffe, man versteht mich jetzt klarer. Vor ungefähr einem Jahr, als die LGS umgezogen ist, habe ich einen Nachsendeauftrag gemacht für die Post, die damals eben noch an die Adresse der alten LGS, das ist ja die Akademiestraße 3 gewesen, in die Innenstadt, oder Entschuldigung, Altstadt in Düsseldorf. Und jetzt ist fast ein Jahr vergangen, fast ein Jahr vergangen, und es wäre eben Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, ob man diesen Nachsendeauftrag verlängern möchte. Mein Antrag soll quasi sein, eine kleine Erinnerung, dass es nicht in Vergessenheit gerät. Vielleicht sollte das auch nochmal geprüft werden. So ein Nachsendeantrag ist nicht das teuerste der Welt, das stimmt. Aber wenn tatsächlich überhaupt keine Post mehr mit der alten Adresse Akademiestraße 3 jetzt an der Selbecker Straße 22 eintrifft, dann ist er vielleicht auch unnötig. Okay, will da irgendwer dazu was sagen? Also ich, ja, Helder hat, glaube ich, das Wort gesagt, Entschuldigung. Ja, genau. Aber im Grunde geht meine Frage ja auch in die Richtung, wie Dennis das schon angehört. Die Frage war tatsächlich, ist überhaupt was an Post angekommen, was über den Nachsendeantrag überhaupt rumgeschickt wurde? Da habe ich jetzt leider gar keine Zahlen zu. Ich sehe es ja auch nicht. Ich habe jetzt auch in der LGS, so oft wie ich jetzt da war, auch nichts der Art gesehen. Und die paar Male, die ich mal selber einen Briefkasten öffnen konnte, habe ich jetzt auch nichts gesehen. Also falls, ich sage halt mal, wirklich halt nur noch auf einmal pro Monat in irgendeiner Art und Weise, da ist die Frage, ob wir den wirklich haben müssen. Aber ansonsten, also ist es mir egal. Also ich glaube, wegen 20 bis 35 Euro mache ich mir jetzt aber auch nicht in die Hose. Bernd? Ja, vielen Dank. Also, oh Gott, ich mache mir auch wegen 2,50 Euro in die Hose. Also, erstmal ganz lieben Dank an Dennis für die Erinnerung. Ich denke, das hätten wir so auch nicht auf dem Schirm gehabt. Also, das ist wichtig, dass halt auch Piraten mitdenken. Also dafür erstmal tiefen Respekt und auch Dank von mir. Ich sage das mal auch gleich im Namen des gesamten Vorstandes hier. Ich würde vorschlagen, weil ich ohnehin wöchentlich mit dem Martin telefoniere, dass ich ihn einfach frage, ich habe das tatsächlich auch nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich ihn einfach mal frage, ob da Post noch aus der alten Adresse ankommt. Wenn das bis Mitte oder vielmehr Ende August Zeit hat, dann wäre nächste Woche oder die Vorstandssitzung beim nächsten Mal sicherlich die richtige Gelegenheit, da nochmal drüber zu reden. Ich würde das dann auch gerne in den Workflow, also sprich in die Wiedervorlage aufnehmen, was wir damit machen. Also mit anderen Worten, ich kümmere mich und beim nächsten Mal sind wir dann hoffentlich schlauer. Okay, ich würde da zustimmen. Gibt es irgendwelche Gegenmeinungen? Die sehe ich nicht. Dann verschieben wir dieses Ticket bis in die nächste Sitzung und danken Dennis für die Erinnerung. Kein Problem. Finanzantrag 285619 Tonerkartuschen. Du kannst direkt da bleiben. Dennis, willst du ihn vielleicht vorstellen? Oh, warte, jetzt habe ich hier kein Pad. Das ist schon ein bisschen her, dass ich ihn gestellt habe. Ja. Es geht um die Tonerkartuschen. Lass mich kurz das Pad aufbauen. Okay. Ich nutze vielleicht mal die Zwischenzeit, um mich mal auch dabei zu entschuldigen, weil ich, wie ich gesehen habe, ist der, dass der Antrag ein bisschen jetzt die letzten Tage unter den Teppich gefallen ist, ist wohl eher meine Schuld, weil den habe ich versehentlich als Spam gelöscht. Der ist zum Glück ja wieder aufgetaucht. Naja, also war keine böse Absicht. Mir selber tut es auch ziemlich leid. Ich gucke auch schon gerade nach, ob ich nicht irgendeine zweite Mail nicht auch noch vergessen habe dabei. Okay, also mittlerweile habe ich das Pad auf. Euch würde ich auch empfehlen, nochmal den Antrag aufzurufen. Genau, es geht tatsächlich um den Erwerb von Tonerkartuschen, 300 Euro zu beschließen. Genau, ich sage ganz ehrlich, ich hatte in den letzten Landtagswahlkampf meinen eigenen Drucker hingestellt. Das war weder beschlossen noch irgendwie groß abgesprochen. Also das war dann, als er dann dort stand, war das dann schon beschlossen bzw. abgesprochen. Und auf diesem Drucker haben wir sehr viele Wahlkampfdinge damals ausgedruckt und es ging eben auch darum, wir haben auch die Unterschriftenformulare über diesen Drucker gedruckt. Der Drucker war ein privater Drucker von mir. Den habe ich unter anderem dort hingestellt, weil der vorhandene Drucker in der LGS teilweise Probleme mit dem Papiereinzug hatte, aber auch nicht, sagt man so schön, nicht doppelseitig scannen konnte und auch nicht in Farbe scannen konnte, was damals für den Landtagswahlkampf, vor allen Dingen für die Einladung, wichtig war, die wir dann irgendwie auch an die Kandidierenden weitergeleitet haben. Sehr viel gedruckt. Der Drucker ist mit, ich glaube, fast vollen Toner irgendwie hingekommen, 87% Füllstand. Abgeholt habe ich ihn dann mit 18 oder irgendwie, ich glaube, 18 oder 12%, ich weiß es nicht mehr genau. Und jetzt habe ich auch in diesem Antrag, und das ist ja dann quasi das, was jetzt hier nicht drin ist, auch zu Recht nicht drin ist, eine Rechnung aufgemacht bezüglich einer Spende. Aber auch hier weise ich jetzt mal öffentlich darauf hin, ein Antrag darf nicht aufgrund einer Spendenzusage gemacht werden. Und aber, um überhaupt spenden zu können, muss es natürlich ein beschlossenes Budget geben. Und das wäre, glaube ich, in diesem Fall ein Nachbeschluss, aber da bin ich jetzt nicht sicher. Das kann der Bernd wesentlich fachlicher beantworten als ich. Bernd? Ja, der Bernd hat aber erstmal ein paar andere Fragen an dich, Dennis. Ja, das ist, habe ich mir gedacht. Ja, dann kannst du doch mal, ohne dass ich die Frage stelle, die mal direkt beantworten, oder? Nee, dass du Fragen hast, habe ich mir gedacht. Welches sein wird, das weiß ich nicht. So gut kenne ich jetzt, also dafür sind wir schon zu lange aus dem Vorstand, Bernd. Ja, das stimmt allerdings. Okay, gut. Ja, also 300 Euro für Tonerkartuschen. Ich sag mal, einen Mittelpreis Laserdrucker kriege ich für 150 Euro im Elektromarkt meines Vertrauens. Ja, erklär mir doch mal, wie du auf 300 Euro Tonerkartuschen kommst. Die letzten Tonerkartuschen, die ich gekauft habe, ein voller Satz mit Doppelschwarz, haben, glaube ich, gekostet 29,90 oder 39,90, irgendwie sowas, bei mir. Ja, gut. Wie gesagt, also das ist jetzt hier ein, wie sagt man so schön, Soho-Gerät, also Small Office, Home Office-Gerät. Das habe ich mir tatsächlich nicht ausgedacht. Also ich kann gleich gerne noch in das Pad oder in den Mumble-Chat, wie ihr euch das möchtet, den Link zu den Kartuschen hinschicken. Das sind Originalkartuschen. Der Drucker wurde mal betrieben mit Nachgemachten und die haben rumgesifft und was weiß ich nicht, das werde ich nicht mehr tun. Aber selbst die nachgemachten Kartuschen kosten anstatt 277 Euro in Summe, weil das ist tatsächlich die Summe. Und die habe ich jetzt letzte Woche gekauft, weil ich brauchte diesen Drucker dann doch. Und wie gesagt, der Antrag liegt da ja schon ein bisschen. Kosten anstatt 277 Euro, kosten sie 219 Euro. Also über den dreistelligen kommen sie auf jeden Fall. Und auch ich habe einen Laserdrucker, Bernd, das stimmt. Da kostet die Tonerkartusche auch nur 11 Euro. Der kann aber eben nur schwarz-weiß und auch eben nur eine Seite und hat eben auch keinen Papierdurchsatz von, ich glaube, 24 Seiten die Minute. Also das ist, mehr wäre es ja auch lieb, würde ich dafür ganz wenig bezahlen, aber leider kann ich mir davon, was weiß ich, eine Smartwatch kaufen oder eben auch schon fast einen kleinen Drucker, aber der kann eben nicht doppelseitig scannen und was weiß ich nicht alles. Also darf ich dran? Ja, bitte. Also ich habe mir 3 Kartonertuschen, 4 gekauft, einen voller Satz für 120 Euro, 130. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob die Reichweiten stimmen für meinen Samsung-Drucker. Aus dem Internet, sage ich mal locker. Allerdings keine Originalkartusche von der Firma, ne? Sondern nur so ein Replik, ne? Ja, es ist ja ein Spezialdrucker mit Spezialkartuschen, das haben wir ja. Aber danke für den Beitrag, ja. Okay, gibt's sonst noch Austausch dazu? Ich hatte eine Wortmeldung. Entschuldigung. Dann entschuldige ich mich und gebe dir das Wort. Ja, danke. Dann noch die kurze Nachfrage. Abgeliefert bei 87%, wieder in Empfang genommen bei 18%. Wie viele Seiten haben wir denn da gedruckt, so über den Daumen? Mehrere tausend. Also ich habe jetzt die Walze nicht genau ausgewertet. Lässt sich auch schwer sagen, weil diese Kartuschen eben einen definierten Zähler haben. Die zählen einfach die Seiten runter auch. Aber die Unterschriftenformulare werden, glaube ich, schon relativ viel gewesen sein. Dann die Kopien davon, weil der konnte eben, das ist auch ein Kopiergerät gewesen. Und auch, ich glaube, die Briefe an die Verwaltung seinerzeit, eben auch an den Landeswahlleiter. Also diese ganzen Formulare, die wir dann ja, ich glaube, Vaku und Grumpy waren es damals, die dann noch in der LGS saßen zur Bundestagswahl und auch die dann ausgedruckt haben. Also wir haben über die Landtagswahl und auch über die Bundestagswahl einiges an Papier dadurch gejagt. Ja, und dann noch die letzte Frage. Wir haben doch immer einen Drucker gehabt in der LGS. Warum konnte denn der nicht genommen werden? Also es war doch nach meiner Erinnerung auch ein relativ hochwertiges Gerät. Genau, wie gesagt, also der konnte nicht vernünftig scannen, sagen wir es mal so. Der konnte einseitig schwarz-weiß scannen. Und weil wir eben viele Formulare hatten, beziehungsweise viele Einladungen, gerade im Landtagswahlkampf, die doppelseitig waren und auch Farbe ist da nicht so wichtig, aber die vor allen Dingen doppelseitig waren, hat der Drucker, beziehungsweise den Scanner, den hatte ich damals so konfiguriert, dass ich die Einladung reingesteckt habe und die hat dann automatisch an uns, an den Request-Tracker, den Scan hingeschickt. Also es war auch relativ viel Zeitersparnis dabei, weil ich eben, der hat einen Dokumenteneinzug und ich konnte einfach durchziehen damit und er hat das dann automatisch in den RT reingestellt. Zusätzlich hatte der Drucker, der jetzt dort ist und der jetzt auch wieder oder nach wie vor in der LGS steht, das ist ja ein HP Laserjet-Drucker, hat Probleme mit dem Papiereinzug gehabt. Das stört Martin, sage ich jetzt mal, zwar auch nur bedingt, weil so viel druckt er nicht. Er sagt, jede zweite, jede dritte Seite muss man da ein bisschen nachrütteln. Und das wäre natürlich, hätten wir jetzt Unterschriftenformulare in 100er Zahl ausgedruckt, dann wäre das, glaube ich, ein sehr großes Ärgernis gewesen. Auch ja, hier, wie gesagt, ich wollte, so war meine Motivation damals, ich glaube, ich würde wieder so handeln, ich wollte einfach, dass es funktioniert und dass es schnell über die Bühne geht quasi. Bernd? Ja, das zeigt mal wieder die exzellente Organisation, grundsätzliche Büroorganisation bei den Piraten und in der Piratenpartei ein Musterbeispiel dafür. Aber wer für die Partei schafft und wer für die Partei Auslagen hat, der soll die Auslagen natürlich auch ersetzt bekommen. Das ist wohl völlig klar. Da gibt es, glaube ich, grundsätzlich mal wenig Diskussionen. Bitte aber beim nächsten Mal vorher anmelden, wenn man einen super exklusiven seltenen Drucker hat mit super exklusiven seltenen Tonerkartuschen, die so viel kosten wie zwei oder drei Drucker mal frisch eben aus dem Discounter. Also insoweit natürlich gar kein Problem und selbstverständlich auch für den Antrag. Und auch da nochmal danke, Ronny, auch an deine Unterstützung während des Wahlkampfs und auch vor allen Dingen an die tatkräftige Unterstützung, ohne lange zu fackeln, dass man vorwärts kommt und dass man Sachen machen kann. Allein dafür auch nochmal ein herzliches Dank und natürlich sollst du auch die Auslagen ersetzt kriegen. Okay, ich danke natürlich auch und würde den Antrag dann abstimmen. Wer ist dafür? Ich bin dafür. Helder? Dafür. Michelle? Dafür. Bernd? Ja. Damit ist der Antrag einstimmig angenommen. Wir kommen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank dir. Genau, danke dir. Wir kommen zum nächsten Antrag. 288080 Wahlkampfunterstützung Hessen. Der Antragsteller möge sich bitte im Sprechen. Ah, stopp. Einen Moment. Erst Vaku. Oh, nein. Ich habe gedacht, der Dani ist noch in Bayern. Dann hätte ich den Antrag vorgestellt. Aber ist er jetzt da? Okay. Dann darf der Antrag jetzt vorgestellt werden. Abend. Also, bei dem Antrag geht es darum, das Anschreiben, das in Hessen rausgegangen ist, auch nochmal in den angrenzenden Bundesländern auch rauszuschicken. Dafür haben einige Landesverbände, unter anderem ihr, diesen Antrag bekommen, um darüber zu entscheiden, wie am besten jetzt in Hessen zu helfen ist. Wir aus Rheinland-Pfalz haben uns überlegt, dass wir zum CSD nach Frankfurt mobilisieren und probieren da nochmal Unterschriften zu sammeln, weil die sind jetzt halt bei der Hälfte und haben noch ganz knapp 2 Monate Zeit, das zu packen. Und da wäre wohl noch ein wenig Unterstützung aus den anderen Landesverbänden nötig. Okay, gibt es irgendwelche Wortmeldungen dazu? Ich habe eine Frage, ist das möglich, dass wir dieses Anschreiben dann per Mitgliederanschreiben rausschicken? Das machen wir eher selten, aber wären meine Vorstandskollegen dazu bereit? Können wir über den Ralf durchaus schnell machen. Okay, dann sehr, wenn es da keinen Diskussionsbedarf mehr gibt. Ich finde das eine gute Sache, unterstütze das voll und würde es dann sogar abstimmen lassen direkt, wenn es keine Wortmeldung mehr gibt. Es gibt keine Wortmeldung mehr. Frage. Bitte. Die Frage ist ja, was mit dem Punkt B dieses Antrags ist. Ist natürlich ein bisschen schwierig. Was heißt Mobilisierung? Natürlich kann man, wenn der entsprechende Termin zum CSD dann mitkommuniziert würde, wäre das natürlich auch möglich, da Leuten zu sagen, kommt doch bitte zum CSD in Frankfurt. Die Frage ist tatsächlich, ob es noch andere Möglichkeiten gibt, andere Anlässe oder Events gibt, wo man auch näher an NRW dran dann helfen könnte zu sammeln, ist das Erste. Und das Zweite ist, es reicht ja jetzt nicht nur, das jetzt hier zu beschließen, wir müssen natürlich dann auch wieder jemanden finden, der das Ganze dann umsetzt, weil diese Mail muss halt auch geschrieben werden. Der Ralf schickt die nur raus. Die Mail existiert ja schon, Entschuldigung. Ja, ich meine jetzt aber auch mit der Umformulierung, dass man zu irgendeinem Event noch mobilisiert. Bernd, du hast das Wort. Ja, vielen Dank. Könnte denn der Antragsteller selber nicht die Mail schon mal vorformulieren? Also eine vorformulierte, also den Text, der in Hessen rausgeht, habt ihr schon. Ich weiß nicht, welches Event beziehungsweise welche Stadt für euch ideal ist. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, das Stadtfest in Marburg, das ist super, das nehmen wir als NRWler, dann kann ich euch gerne da einen Satz zu schreiben, dann ist das auch erledigt. Ich bräuchte halt dann die Infos von euch. Ich meine, die Mail ist ja, da muss man ja gar nichts mehr umschreiben. Da steht ja, Hessen benötigt dringend Hilfe. Und also wir müssen es nicht mehr auf NRW jetzt umschreiben. Also da muss es umgeschrieben werden. Es muss halt einfach nur zusammengefasst werden. Nochmal, der Ralf hat halt im Moment nur die Möglichkeit, auch zeitlich nur die Möglichkeit, das dann rauszuschicken und das anzustoßen. Man kann dem nicht sagen, pass auf, hier ist die Mail, die in Hessen rausgegangen ist und hier ist der Ort, wo wir die Leute hinhaben wollen und bitteschön mach mal, zumal er auch nicht hier ist. Punktum. Wie gesagt, das Angebot steht. Gut, dann lass den Danny das doch eben schreiben. Ich glaube, das kriegt er hin. Ist ja geübt im Schreiben. Und dann nehmen wir das und geben das dem Ralf. Wenn man sich die Orte anguckt, der letzte Teil meines nicht angemeldeten Wortbeitrags, wenn man sich die Orte anguckt, wäre, glaube ich, tatsächlich Marburg der von NRW aus gesehen beste Ort. Ansonsten ist Koblenz zumindest größer. Entschuldigung, Darmstadt und Frankfurt sind zumindest größer, aber ich glaube, von der Nähe her wäre Marburg ganz okay. Warten wir zur Wortmeldung. Ja. Also wenn ich mir die Termine in diesem heißen Pad angucke, der erste Darmstadt, 28.06., das ist dann jetzt schon ein bisschen knapp, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die E-Mail nicht heute, sondern in den nächsten Tagen rausgeht. Marburg, 7., 8. Juli. Ihr wisst schon, dass wir am 7. Juli eine riesengroße Demo in NRW haben. Von daher, ja, aber das hat Stadtfest über 3 Tage. Ja, 7., 8. steht da jetzt. Also wenn wir jetzt für einen bestimmten Termin mobilisieren wollen würden, dann würde ich da doch auch eher den CSD in Frankfurt präferieren. Ist ein Argument, ja. Können wir nicht einfach in den Anschreiben beide Sachen drin lassen? Die einen wollen vielleicht nach Marburg auf Stadtfest und die anderen wollen zur Polizeidemo. Also Leute, die nicht demonstrieren wollen, wollen vielleicht Unterschriften. Ich würde jetzt einfach in dem Anschreiben beide Termine drin lassen. Okay, wenn der Antragsteller damit einverstanden ist, das zusammenzuschreiben, dann würde ich den Antrag jetzt abstimmen. Hatte ich ja angeboten. Okay, dann stimme ich den Antrag jetzt ab. Wer ist dafür? Ich bin dafür. Dann Helder. Dafür. Michelle. Dafür. Bernd. Ja. Okay, herrlich. Dein Antrag ist angenommen. Dani, tu mir einen Gefallen, schick mir den Text dann zu. Ich werde dann die Kommunikation mit Ralf übernehmen, damit wir das auch rausgeschickt bekommen. In welches Pad hättet ihr das gerne? Reicht das, wenn ich eins von mir nehme, oder? Das ist mir völlig egal, solange ich dahinter drauf komme. Wenn du mir das zusammengeschrieben hast und den Link schickst, dann... Okay, wird gemacht. Okay, dann kommen wir jetzt zu Umlaufbeschlüsse seit der letzten Landesvorstandssitzung. Ich mache darauf aufmerksam, wir haben einen Finanzantrag. Jetzt rutscht ja da alles weg zur Polizei. Polizeigesetz NRW verabschiedet. Das ging um 20 Euro. Den haben wir mit 4 Stimmen angenommen. Dann haben wir einen Mitgliedsantrag angenommen. Okay, das war's. Damit kommen wir jetzt zum Bereich Sonstiges. Hat irgendwer was zu Sonstiges zu sagen? Oh, Andreas Wagner. Der bestenfalls war eine Sekunde schneller. Ach was, hau rein, Kollege. Also eine Sache ist auch im Pad. Vielleicht macht ihr die zuerst. Oh, Provider, Bottrop, Michelle. Okay, Entschuldigung, das müsst ihr vorschieben. Das habe ich jetzt überlesen. Michelle? Was? Was? Genau dieses Was habe ich auch. Ticket Nummer 287735. Der Martin hat Post bekommen, dass da irgendwie der Provider, dass da irgendein Vertrag ausläuft für Bottrop. Und du hattest, Michelle, das Ticket in die Sitzungskommission gepackt. Deswegen dachte ich, dass du darüber sprechen möchtest heute. Ja, ich habe das in die Sitzungskommission gepackt, weil es da keinen Umlauf zu beschließen gibt. Da läuft eine Domain aus, piratenbottrop.de. Die Frage ist, suchen wir einen neuen Provider oder... Also ich habe keine Ahnung, was mit dem Provider passiert ist. Das erschließt sich jetzt auch nicht so richtig. Also entweder wir können einen Löschauftrag machen oder wir können den Provider wechseln und können die Domain übernehmen. Die Frage ist, wie wichtig ist uns die Domain piraten-bottrop.de und wer will die haben und wollen wir die haben und so weiter. Ja, das würde ich dann auch gerne mit den Bottropern selber direkt besprechen. Ich bin mit denen quasi kurz gebunden. Ich denke mal, wir können das also erstmal nochmal verschieben, bis ich da eine Antwort drauf habe. Also wenn die in Bottrop halt noch einen Sinn und Zweck für die Domain noch finden, dann sollen sie die gerne auch behalten. Dann können wir dann noch gucken, wie wir das da auch laufen haben. Also Bottrop hat noch aktive Piraten, die auch noch versuchen, auch noch in Erscheinung zu treten. Vor allem sind sie auch teilweise auch noch in als sachkundige Bürger in einzelnen Ausschüssen in Bottrop noch vertreten. Und das könnte man noch nutzen. Okay, dann würde ich sagen, verschieben wir das doch. Ganz kurz eben. Ja, gerne. Es muss aber bis spätestens zur nächsten Sitzung eine Antwort vorliegen. Und dann müssen wir entscheiden, was wir damit machen und denen antworten. Antworten wir nicht bis zum 11.07., kostet das 58 Euro, weil man automatisch in diesen kostenpflichtigen Denik-Scheiß reinfällt. Ja, kommt doch. Also ich werde es wahrscheinlich noch vor der Sitzung noch schaffen. Das wäre super. Vielleicht können wir das bei Umlauf machen. Je schneller wir das hinkriegen, desto gut, weil ich habe keinen Bock, da 60 Euro für eine Domain ohne E-Mail-Konten und ohne Webspace zu bezahlen. Okay, dann kommen wir jetzt zu Andreas. Jo, ich hatte was in den Pet-Chat gepostet. Und zwar hatte ich vor ein paar Wochen mal angefragt, wegen der LGS, wegen des Arbeitsplatzes, ob der arbeitsstättenverordnungskonform ist. Da habe ich in den Protokollen nichts mehr gelesen und wollte da nochmal nachfragen. Kann einer dazu was sagen? Also, ich war jetzt da gewesen und ich habe schon in schlimmeren Büros gearbeitet. Das war nicht die Frage. Ich glaube, dass keiner die Frage beantworten kann, ist genau das Problem, weswegen du keine Antwort bekommen hast. Da möchte ich darum bitten, dass ihr euch da nochmal schlau macht und das überprüft. Das wäre quasi ein Antrag auf die Bestellung eines externen, in Anführungszeichen, Gutachters zum Herausfinden, ob und wie die Arbeitsstättenverordnung dort eingehalten werden kann, ja? Ihr könnt ihr auch selber lesen und euch das Ding mal angucken. Vielleicht magst du ja das machen. Also können wir machen. Ich weiß nur nicht, ob ich bin jetzt doch nicht so affin mit Arbeitsstättenverordnungen. Keine Ahnung. Kann ich gerne machen. Also ihr seid als Vorstand Arbeitgeber in dem Fall, wenn ich das richtig interpretiere. Und dann müsste euch das interessieren. Ja, okay, was? Ja, wir nehmen da wie beim nächsten Mal sagen. Ja, Bernd hat eine Wortmeldung. Ja, vielen Dank. Also Andreas, zur Info, wir sind kein Arbeitgeber. Wir sind kein Arbeitgeber mehr. Wir waren Arbeitgeber in der Akademiestraße. Das Arbeitsverhältnis von Martin besteht zwischen ihm und dem BV, dem Bundesverband. Aber meine Frage ist, was ist der Grund für die Anfrage? Erstens spielt das keine Rolle und zweitens möchte ich das ganz gerne mal überprüft haben, weil wenn ich da reingehe, das ist nach meinem Einschätzen, meine persönliche Einschätzung, ist das kein Arbeitsplatz, wo man einen Angestellten arbeiten lässt, so wie das Ding aussieht. Okay, das wäre dann aber ein Antrag an den Bundesvorstand, oder? Ich erinnere mich daran, dass Martin, die teilweise Beauftragung für den Landesverband hat und dass da eine Bedingung war, dass er dort in der LGS zu arbeiten hat an 2 Tagen oder wie viel die Woche. Bernd? Bitte belehrt mich eines Besseren. Bernd, du hast das Wort. Ja, nochmal. Also es geht gar nicht darum, hier irgendwie Korinthen zu kranken. Das ist gar nicht der Punkt. Ich wollte nur einfach die Aussage richtig stellen, dass wir Arbeitgeber wären. Das sind wir halt nicht. Und das ist schon erstmal grundsätzlich ein Unterschied. Aber ich gebe dir recht, Andreas, dass die LGS nicht vorführmäßig aussieht. Ja, das wissen wir. Und wir wissen auch, dass da Handlungsbedarf ist. Von daher braucht man sich jetzt auch nicht auf irgendwelchen formal-juristischen kleinen Scheiß da einzulassen, dass man jetzt eine Anfrage an den Bund stellen muss, weil der ja Arbeitgeber ist und so weiter. Das tut nicht Not und das muss es nicht sein. Das Problem liegt sicherlich woanders und ist uns bewusst. Und ja, das müssen wir lösen. Also ist angekommen und ist uns bewusst. Okay, noch irgendwelche Wortmeldungen dazu? Ja, ich. Wenn ihr wirklich wissen wollt, ob der Arbeitsplatz der Arbeitsstättenverordnung entspricht oder nicht, oder ihr Arbeitgeber seid oder nicht, wendet euch doch an die Gewerkschaft Verdi Düsseldorf auf der Bastionsstraße. Wenn ihr ein paar Mark haben wollt, ist gut, dann sind wir auf der sicheren Seite. Danke. Ich nehme das Statement so hin. Gibt es noch irgendwelche Wortmeldungen? Okay. Bestenfalls ist jetzt dann wichtig. Ja, hi, ich habe 2,6 Anliegen, irgendwie sowas. Zur Stiftung Pico würde ich gerne was sagen, aber mir brennt ja bekanntermaßen der Arsch für andere Sachen. Ich habe ein Problem. Also erstmal bedanke ich mich nochmals recht herzlich für die Annahme des Antrages seinerzeit. Am 27.06. dem sechs Fraktionen oder fünf Fraktionen, wie auch immer, mit Produkten von Hanf zu beglücken. Das Problem, was ich habe, ist, ich habe bis heute keinen Überblick darüber, was gespendet ist, was an Etat da ist. Ich habe auch das Problem, ich bin nicht handlungsfähig. Also ich kann nicht im Zuge des Landesvorstands bestellen. Man weiß auch nicht, wie es funktionieren soll, ob der Landesvorstand für mich bestellt. Ich habe versucht, da entsprechend Bewegung reinzubekommen. Ich gebe zu, ich bin auch jemand, der recht spät dran ist. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Der Antrag ist kaputt. Der funktioniert nicht. Ich kann ihn nicht umsetzen, weil ich einfach nicht handlungsfähig bin. Ich kann, wie gesagt, nicht bestellen. Ich kann auch keinen beauftragen zu bestellen. Alles andere ist nicht das Problem. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich weiß nicht, was wir aus diesem Antrag machen. Ob wir den, und ich danke nochmals den Spendern, unter anderem ist einer im Sprechenraum, glaube ich, und gab noch jemanden anderen plus ein Landesverband. Lange Rede, kurzer Sinn. Was machen wir damit? Geben wir das den Leuten zurück? Machen wir was Neues daraus? Ich weiß es nicht. Zweites, kurzes Thema, Pico. Ist nicht mein Thema, aber die Pico ist, glaube ich, ich höre jetzt auf. Mir wäre es eigentlich lieb, wenn wir das abkaspern könnten. Danke. Okay, Bernd, du hast eine Wortmeldung. Ja, vielen Dank. Also, bezüglich dieses Antrages, lieber bestenfalls, hatten wir ja vor ein paar Tagen auch nochmal gesprochen. Ich kann dir auch bestätigen, dass die Spenden zweckgebunden eingegangen sind in Höhe von 130 Euro, die entsprechend das Budget erhöhen. Wenn du mir nochmal die Ticketnummer sagst, dann können wir uns den Beschluss nochmal angucken. Dann kann ich dir auch sagen, was der Landesverband damals beschlossen hat. Ich verstehe allerdings in dem Zusammenhang deine Frage nicht so ganz, weil wir hatten uns über einen Ablauf geeinigt, wie wir das angehen. Du wolltest auch bestellen, du sagtest auch, das muss jetzt und so weiter. Und wir hatten darüber gesprochen und hatten, ein Vorgehen abgesprochen. Und jetzt sagst du, ja, du kannst nicht bestellen und so weiter. Ich dachte, das war alles klar. Ich verstehe jetzt insoweit erstmal nicht das Begehren, das du gerade vorgebracht hast, zur Pico nochmal. Ich würde auch alle Fragen, Anfragen und Einlassungen bezüglich der Pico hier jetzt zurückstellen für in 2 Wochen. Da werden wir der Pico grundsätzlich auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken können. Dann ist auch der Wolf da, obwohl der Dodi da ist bezüglich der Pico. Aber wir wollten das Thema, wie gesagt, in 2 Wochen behandeln. Solange, denke ich, hat das noch Zeit. Gut, also du hast 2 Sachen im Raum geschmissen, die Pico habe ich nur angedeutet. Dann fange ich mit der Pico an. Die Pico ist eine Stiftung, soweit ich weiß, der Piratenpartei, finanziert durchs Land und ermöglicht durch die piratige Teilnahme am Land. Und die machen Veranstaltungen und ich habe sie halt gefragt, ob sie auch eine Pressemitteilung machen könnten über die Veranstaltung, die einfach... Jetzt stopp, die Pico ist jetzt in 2 Wochen und wir müssen jetzt wegen diesem Antrag, diesen Finanzantrag machen wir jetzt erst. Es geht nicht um Finanzantrag, geht nur einfach nur um Öffentlichkeitsarbeit. Aber ich, wie gesagt, Pico ist für mich auch gar nicht wichtig. Der Punkt ist was anderes, lieber Bernd, wo du sagst, wir hätten ein Prozedere abgesprochen. Nein. Was wir abgesprochen haben, ist, dass du mir nicht die Zahlen nennen konntest, weil ich zu spät nachgefragt habe, was eingegangen ist. Jetzt hast du sie mir genannt, 130 Euro plus das, was der Landesverband geboten hat. Mein Kenntnisstand ist, wir sind bei 280 Euro, aber whatever. Der Punkt ist, ich kann nicht bestellen. Im Namen des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen mit einer Adresse nach Berlin, ohne letztendlich die Zahlen für eine Sofortüberweisung oder whatever. Das heißt, ich muss, wenn, dann dir diese Dinger zur Verfügung stellen, damit du es bestellen kannst. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, du gibst mir die Daten, damit ich im Namen des Landesverbandes bestellen kann. Weil der Landesverband verwaltet das Geld was über diesen Antrag eingegangen ist. Sehe ich das? Also ich habe das mit dem also auch mit der Bundesschatzmeisterei immer so gemacht. Vielleicht sehe ich das falsch. Pass auf, wir können das im Nachgang zu dieser Sitzung klären. Ich verstehe ehrlich gesagt das Problem nicht. Lass uns, bevor wir hier einfache Abläufe besprechen und uns darüber austauschen und möglicherweise diskutieren, die eben jetzt nicht wirklich zum Erkenntnisgewinn aller Zuhörer beitragen, ist der Vorschlag, dass wir das im Nachgang machen, wenn es denn nur um einen Ablauf geht, also um ein Wie, ja, dann kann man das sicherlich auch eben entsprechend im kleinen Kreis danach machen. Wenn es allerdings eher grundsätzliche Fragen sind, dann kann man das hier im sonstigen Teil machen. Bernd, es ist zu spät. Wir haben den 21.06. Am 26.06. hätte der Kram in Berlin sein müssen. Ja, aber dann kann ich es auch nicht ändern. Nee, jetzt nicht mehr. Das hättest du vorher ändern können. Moment mal. War das mein Job? War das mein Job, mich um Bestellungen etc. zu kümmern? Nein, Bernd, nicht um die Bestellung etc. zu kümmern. Weißt du, ich habe bei dem Antrag, das stand da drin, da habe ich rausgenommen, der Bundesvorstand ist für die Umsetzung, der Landesvorstand ist für die Umsetzung zuständig. Das habe ich rausgenommen, weil ich gesagt habe, nee, das machst du, warum sollst du den Landesvorstand belästigen? Aber Fakt ist, ohne die Zuarbeit des Landesvorstands funktioniert sowas nicht. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass das dem Landesvorstand oder Teilen des Landesvorstands bekannt ist. I'm sorry. Und der Antrag ist durch. Das funktioniert nicht mehr. Wir können uns jetzt überlegen, ob wir das den Spendern zurückgeben oder ob wir eine neue Aktion damit starten mit dem Einverständnis der Spender. Ausrufezeichen. Also zweckgebundene Spenden müssen, wenn der Zweck erfüllt ist oder nicht mehr erfüllt werden kann, müssen die zurückgegeben werden. Danke für den Hinweis, das habe ich gerade erläutert. Ja, also warum, was ist die Frage dann? Ich habe nie eine Frage gestellt. Ich versuche gerade einen Sachverhalt darzustellen. Die Frage, die stellt sich vielleicht dir. Ja, okay, wenn es keine Frage gegeben hat, die Aktion ist gelaufen, dann werden die Spenden jetzt zurücküberwiesen. Gibt es irgendwelche Wortbeiträge dazu? Okay, dann ist der Punkt rum. Wer war jetzt als nächster im Sprechenraum? Bastian. Ja, danke schön. Ich habe ein ganz anderes Thema. Ich brauche ein bisschen Unterstützung. Ihr seid die ganze Menge, vielleicht könnt ihr das so ein bisschen spread into the world machen. Ich habe dieses Etherpad Lite ein bisschen aufgebohrt und eigentlich zum Teampad gemacht. War nicht so wirklich Raketenwissenschaft. Ich würde euch nur bitten, das ausgiebig zu testen, weil wir auch nur eine begrenzte Manpower haben. Aber wenn da so mal 50 quasi parallel drauf sind, wäre es halt schick. Und da wild drin rumarbeiten, dass man gucken kann, ist das wirklich eine zuverlässige Alternative, mit der wir das Problem, was wir jetzt aktuell haben, kurzfristig lösen können. Dankeschön. Ich packe gleich schon einen Link hier irgendwo in dieses Tagesbett. Ich danke dir für den Beitrag. Wer war als nächster? Dodi? Ja, kann ich hier. Wo gerade schon die Pico angesprochen wurde, ich bin gerade hier, ich bin gerade reingekommen, höre nur, dass es um irgendwas geht, zumindest mit mir und auch über mehr mit uns hat keiner Kontakt aufgenommen. Was geht's denn? Ich hatte in der letzten Sitzung schon ein Protokoll gelesen, habe daraufhin Michel kurz angerufen gehabt, fragt, er sagte, der Superkonduktor wollte mit uns Kontakt aufnehmen, mir ist bisher noch nichts bekannt. Aber dann ist ja das Problem, vielleicht können wir das einfach klären. Ich gebe an Bernd mit dem Hinweis, dass wir das in 2 Wochen auch diskutieren wollen. Ja, sage ich jetzt auch zum dritten Mal. Dodi, trotzdem vielen Dank für den Beitrag. Ich hatte heute mit Wolf telefoniert oder vielmehr, ich hatte ihn heute erreicht. Es geht einfach darum, weil mehrmals die Frage aufkam, was ist eigentlich mit der Pico? Es gab doch da mal halt eben einen kommunalen Verband oder eine kommunale Stiftung. Was machen die jetzt? Was wollen die in Zukunft machen, etc. und so weiter? Hatte mit dem Wolf darüber gesprochen, der sagte, ja, er ist gerne bereit, in 2 Wochen darüber zu referieren. Das träfe sich ganz gut, weil ihr in der Woche vorher, ich glaube 3 oder 4 Tage vorher, selber ohnehin nochmal eine Vorstandssitzung habt, die nochmal auch weitere Strategien und weitere Vorhaben der Pico, wo ihr da wohl wahrscheinlich nochmal reden werdet. So hatte er mir das zumindest mal avisiert. Von daher träfe sich auch der Termin in 2 Wochen ganz gut. Ich würde es gerne auch dabei lassen wollen, weil das halt dann auch eben entsprechend in die Tagesordnung eingelastet werden kann. aber würde dir den Vorschlag machen, einfach, dass ihr das zu zweit macht. Was hältst du davon? Wenn ich es zeitlich einrichten kann, komme ich gern vorbei, klar. Und das Angebot hier nur kurz am bestenfalls, wenn es ein aktuelles Problem wird, wir können gleich auch kurz in einen anderen Raum gehen und das begreifen. Sehr gerne, danke. Kurze Nachfrage, hattest du auch in den Chat, in den Pet-Chat gepostet wegen des KV Bond? Nein, das war ich nicht. Das war nicht okay. Okay, dann wäre Vaku jetzt dran, wenn es das Vaku. Ja, ich hätte dann ein neues Thema. Und zwar geht es nochmal um die Demo am 7. Juli. Ich hatte euch ja schon angedroht, dass da gegebenenfalls auch noch ein Finanzantrag kommt. Der würde dann jetzt auch kommen die nächsten Tage. Ich musste erstmal herausfinden, wie das funktioniert, weil Parteien können ja nicht einfach spenden und es gab keine Kostenauflistung und so. Und ich wollte mal eben nur abklopfen, ob das für euch, also auch sprich für den Bernd, dann so okay ist, wie die sich das gedacht haben. Gedacht ist es so, dass man einen Betrag seiner Wahl überweist mit einem bestimmten Betreff, Kostenbeitrag zur Mobilisierung, für Mobilisierungsmaterial und Demo-Unterstützung NoVolG NRW. Und wenn man das gemacht hat, bekommt man dann im Nachhinein eine Rechnung von Digital Arsch e.V., die sich bereit erklärt haben, diese Abwicklung zu machen. Denn das Problem, dass Parteien nicht spenden können, betrifft ja nicht nur uns, sondern auch viele andere Bündnispartner. Ist das so okay? Hätte ich, glaube ich, grundsätzlich kein Problem mit. Allerdings, knickknack, muss ich da nochmal genau drüber nachdenken. Gut, also ich würde euch den Antrag reinschicken. Es entstehen, also kalkuliert sind ungefähr 11.000 Euro Kosten für Demo und das Material, was bestellt worden ist. Ich weiß nicht, ob ihr mir eine Hausnummer nennen könnt, die sinnvoll wäre, bei euch zu beantragen. Ansonsten würde ich mir was ausdenken. Ich würde sagen, du beantragst irgendwas, ja. Okay. Marco, eine Bitte. Trägst du das, was du gerade gesagt hast, selber noch in Zeile 369 ein? Ich bin da ein bisschen in Stolpern gekommen. Kein Problem, mache ich. Andreas? Ja, ich wollte noch mal zur Akademiestraße kommen. Und zwar hat hier ein Kollege unnamed zumindest 4 Links in den Pet-Chat gepostet, wo nach Akademiestraße auf Webseiten vorhanden ist. Da würde ich darum bitten, das in diesem Kontext vielleicht anzupassen oder anpassen zu lassen von den Webseitenbetreuern. Okay. Wo stehen diese Links jetzt? Ah, ich habe sie gefunden. Die Oberste hat mich schon erinnert. Okay, gibt es da noch irgendwelche Wortbeiträge für Sonstiges? Dem ist nicht so. Dann schließe ich den öffentlichen Teil der Landesvorstandssitzung am heutigen Tag um 21.41 Uhr und bedanke mich, dass ihr alle da wart, auch an meine Kollegen, an die Gäste und Wortbeiträge. Der nächste Termin ist auf Protokoll, Vaku und Nisan. Der nächste Termin ist am 5.7.2018, 20.30 Uhr. Okay, und ich hoffe, wir gehen jetzt in den nicht öffentlichen Teil. Die Aufnahme darf gestoppt werden. Alles gut? So, das Ding im Wiki habe ich jetzt auch geändert. Wollen wir dann direkt hochgehen?